Abschnitt 1 aus Androgyne. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Es war späte Nacht, als er nach Hause kam. Er setzte sich an den Schreibtisch und sah gedankenlos auf einen herrlichen Blumenstrauß hin, der mit einem breiten roten Band umwunden war. Auf dem einen Ende stand in goldenen Buchstaben ein mystischer, weiblicher Name, nichts weiter. Und wieder empfand er diesen langen, fliederweichen Schauer, der ihn durchzuckte, als man ihm diesen Strauß auf die Estrade hinaufreichte. Man hat ihn ja mit Blumen beworfen. So viel Kränze regneten nieder zu seinen Füßen, aber dieser Strauß mit diesem roten Band und dem mystischen Namen, wer mag ihn wohl hinaufgeschickt haben? Er wusste es nicht. Als ob eine warme, kleine Hand die seine erfasst, nein, nicht erfasst, sich wollüstig einschmeichelte, hineinküsste mit heißen Fingern. Und sie, deren Name ihn so verwirrte, vielleicht hat sie die Blumen geküsst, bevor man sie ihm reichte, ihr Gesicht in das weiche Blumenbett eingewühlt, bevor sie es zum Strauß gewunden, das reiche Armgewinde von Blumen an ihr Herz gedrückt und sich nackt und lustkeuchend über das Blumenlager gewälzt. Und das Geblüte atmete noch den Duft ihres Körpers, zitterte noch das kauernde, heiße Lispeln ihres Verlangens. Sie liebte ihn ja. Sie kannte ihn schon lange, ganze Tage hat sie zitternd durchdacht, bevor sie wagte, ihm diese Blumen zu schenken. Er wusste es, ganz genau wusste er es. Er wusste sicher, dass sie ihn liebte, denn solche Blumen schenken nur Mädchen, die lieben. Ende von Abschnitt 1.